Draußen empfing uns die kalte Novemberluft. Das queere Theater lag am Rande der Innenstadt und war nur wenige Gehminuten vom Prism entfernt. Der Club galt als Safe Space für die Community und bestand schon seit mehreren Jahrzehnten. »Ich fass es nicht, wie gut wir aussehen«, schwärmte Franzi und schaute an sich herab. Der schwarze Zweiteiler stand ihr wie eine Eins. Mit ihren lockigen, braunen Haaren, den silberglitzernden High Heels und der Statement-Kette wirkte sie wie ein Superstar. Ich hatte mich ebenfalls für schwarz entschieden. Meine Schlaghose umspielte meine Beine. Der Clou war aber der Gürtel, der bis unter die Brust reichte und extravagant gewickelt war. Dazu trug ich ein schwarzes Hemd mit Krawatte und schwarze Boots mit Absatz. Meine kurzen, blonden Haare hatte ich wie immer nach oben gestylt und meine Augen schwarz umrandet. Meine schlichte Crossbody-Tasche komplettierte das Outfit. In großen Leuchtbuchstaben empfing uns das Prism und strahlte dezent bunt, wie ein Prisma, das durch die Lichtreflexionen kleine Regenbögen erzeugte. Als wir dem Türsteher unsere Ausweise zeigten, konnte man schon die schallende Partymusik hören. Ein Mix aus treibenden Beats und aktuellen Charthits. Ein Kribbeln machte sich in mir breit. Drinnen angekommen, war es voll. Die Stimmung war mitreißend und gar nicht so abstoßend, wie ich es noch vor einer Stunde befürchtet hatte. In der Mitte stand das kreisförmig aufgebaute DJ-Pult, um das die Menschen ausgelassen tanzten. In den Ecken befanden sich kleine Bars. Die Musik zog mich in ihren Bann und ich bewegte mich in Richtung Tanzfläche. Da spürte ich, wie mich etwas zurückhielt. Ich drehte mich um und sah Franzi, die mich zufrieden angrinste. »Und du wolltest mir weismachen, dass das nicht dein Ding ist?« Ich lächelte sie schief an. Da hatte mich wohl jemand zum zweiten Mal an diesem Abend ertappt. Franzi grinste. »Ich hol uns was zu trinken. Stürz dich doch schon mal in die Menge und hab Spaß.« Sie drückte meine Hand und war im nächsten Moment verschwunden. Ich schloss die Augen und genoss den Beat. Dieser zuckte regelmäßig durch meinen Körper und brachte mich in Bewegung. Augenblicklich konnte ich spüren, wie ich mich entspannte. Die Stimme der Sängerin ging mir bis ins Mark. Ich sang mit, ohne darüber nachzudenken, wer mich hören konnte oder wie ich aussah. In diesem Moment gab es nur mich und die Musik. Ich riss die Arme nach oben, bewegte sie zum Rhythmus der Stance-Tracks, drehte mich im Kreis und schaffelte leicht mit meinen Beinen. Irgendwann, ich konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, öffnete ich die Augen. Am Rande erkannte ich einen Jungen, der ebenfalls tanzte, mich aber zu beobachten schien. Ich drehte mich zu ihm und erstarrte. Mein Blick verfing sich in seinem und ich hörte sofort auf zu tanzen. Mein Herz rutschte eine Etage tiefer. Der Blick des Jungen war freundlich und warm, gleichzeitig aber auch verführerisch. Konnte das sein? Ich spürte meine Wangen rot werden, als mir bewusst wurde, dass ich einfach nur dastand und ihn direkt ansah. Unsicher blickte ich mich um. Lächelnd machte der Junge einen Schritt auf mich zu. Hi, sorry, ich wollte dich nicht beim Tanzen stören. Du tanzt nämlich wirklich gut. Das Kompliment kribbelte in meinem Bauch. Unsicher schaute ich auf den Boden. Plötzlich spürte ich eine sanfte Berührung auf meinem Handrücken. Ich sah auf. Für einen kurzen Moment war ich überwältigt und verlor mich in seinen Augen. Augen, die in allen Farben des Meeres leuchteten, in das ich tief eintauchte und mich treiben lassen konnte. Gleichzeitig versuchte ich mit aller Kraft ein Wort, irgendeinen Satz herauszubringen, was mir einfach nicht gelingen wollte. Nach ein paar Sekunden grinste mich der Junge amüsiert an. »Ich heiße Ramon. Und du?« rief er mir über die Musik zu und drückte dabei sanft meine Hand. »Julian«, antwortete ich verlegen. Ramon lächelte. Sein Haar schimmerte in den unterschiedlichsten Brauntönen und seine Locken umrahmten sein Gesicht. Er hatte einen Dreitagebart und das schönste Lächeln, das ich jemals gesehen hatte. Er war groß, hatte ein breites Kreuz und trug eine dunkle Jeansjacke. Darunter konnte ich ein T-Shirt mit filigranen Stickereien erkennen, die seinen athletischen Körper betonten. Die Stickereien bestanden aus goldenen Fäden, die leicht schimmerten. Bevor ich mich aber weiter darauf konzentrieren konnte, beugte sich Ramon zu mir herunter. Ich spürte seinen heißen Atem an meinem Ohr. »Schön, dich kennenzulernen, Julian. Darf ich mit dir tanzen?« Ramon rückte noch etwas näher und sofort umhüllte mich sein markanter, aber dennoch süßlicher Geruch nach Sandelholz. Ich spürte seine Finger an meinem Arm und lächelte unsicher. Ramon zog mich näher an sich. Tanz einfach so weiter, wie du es vorher gemacht hast. Ich bin gar nicht da, flüsterte er mir wieder ins Ohr, was einen angenehmen Schauer auf meinem Rücken auslöste. Wenn das nur so einfach wäre, hätte ich am liebsten gesagt, doch ich versuchte, mich darauf einzulassen. Ich begann, mich erneut zum Beat der Musik zu bewegen. Das Stück war etwas langsamer als das vorherige, weshalb ich nur allmählich in Bewegung kam. Ramon passte sich meinem Tempo an und verstand es, mir genug Raum zu geben, aber trotzdem ausreichend Nähe herzustellen, sodass ich ihn deutlich neben mir spürte. Gemeinsam bewegten wir uns in Einklang zum Beat, während Ramons Duft meine Sinne flutete. Als ein neues Lied einsetzte, hob ich meinen Blick und tauchte sofort wieder in das Meer seiner Augen ein. Diese strahlten freundlich, waren aber auch voller Leidenschaft und Lust. Unsere Gesichter waren nur Millimeter voneinander entfernt. Ganz langsam strich ich mit einer Hand über seine Wange. Ramon legte einen Arm auf meine Hüfte und drückte unsere Unterkörper näher zusammen. Mit der anderen Hand umfasste er meinen Kopf. Unsere Nasenspitzen berührten sich und ich merkte, wie erwartete, dass ich den nächsten Schritt machte. Ich nahm all meinen Mut zusammen und überwand die letzten Millimeter, bis sich unsere Lippen endlich berührten. Ramon seufzte erleichtert auf und erwiderte den Kuss. Ich spürte seine Bartstoppeln auf meinem glatten Gesicht und war wie berauscht. Wir flossen ineinander. Für einen Moment vergaß ich alles um mich herum. Die Musik, die Menschen, die Beats. Es gab nur noch Ramon und mich, mich und Ramon. Lodernde Hitze regte sich in meinem Innern. Ramon fuhr zart mit den Lippen über meine. Eine Gänsehaut breitete sich über meinen ganzen Körper aus. Viel zu schnell löste er sich von mir und ich blieb atemlos zurück. Ich hätte ihn am liebsten nie mehr losgelassen, doch dann drang die Musik wieder zu mir und ich blickte mich um. Franzi grinste mich zufrieden an und prostete mir mit zwei Getränken in der Hand zu. Neben ihr standen zwei Menschen, die ich nicht kannte, die mich aber ebenfalls anlächelten. Etwas beschämt sah ich Ramon an. »Ich glaube, wir hatten ZuschauerInnen«, stellte er belustigt fest, schnappte sich meine Hand und ging auf Franzi zu. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ich hatte gerade mit einer wildfremden Person mitten auf der Tanzfläche herumgemacht. Nicht, dass das im Prism etwas Ungewöhnliches gewesen wäre, für mich war es aber schon. Ramon blieb vor den dreien stehen. Franzi nahm mich in die Arme. »Als ich gesagt habe, hab Spaß, dachte ich nicht, dass du es gleich so krachen lässt«, kommentierte sie mit einem Grinsen und drückte mir ein Getränk in die Hand, an dem ich nippte. Es schmeckte nach Zitrone und hatte eine bittere Note. Moskau Mio, unser Lieblingsgetränk. Ich nahm gleich einen größeren Schluck. »Wir haben es gar nicht, also, das war nicht so«, stammelte ich vor mich hin. »Du brauchst euch nicht zu erklären, das war sehr offensichtlich«, sagte die Person neben Ramon und grinste. Sein Blick war warm und freundlich und seine pinke Mütze fiel mir gleich auf. Das restliche Outfit war schlicht. Jeans und ein weißes T-Shirt. Ich mochte ihn sofort. »Mein Name ist Jan. Ich bin Ramons Mitbewohner. Meine Pronomen sind er, ihm.« Jan gab mir seine Hand, die ich schüchtern schüttelte. »Ich bin Julian und das ist Franzi«, sagte ich und deutete auf meine beste Freundin. »Oh ja, wir haben uns gerade schon etwas unterhalten. Ich bin Luca und wohne ebenfalls mit Ramon zusammen. Ich benutze keine Pronomen.« »Hi. Schön, dich kennenzulernen. Ich liebe dein Outfit«, antwortete ich und bestaunte den klassischen Anzug, der mit Artpop-Schriftzügen versehen war. Im Anschluss erklärte mir Franzi, wie sie auf der Suche nach mir auf Ramons MitbewohnerInnen traf und sie automatisch ins Gespräch kamen. Während der Erzählung sah ich mehrmals verstohlen zu Ramon. Ich sehnte mich sofort nach seinen starken Armen und, ich gebe es ja zu, den rauen Küssen auf meinen Lippen. Ihm schien es ähnlich zu gehen. Als ob Ramon Gedanken lesen könnte, fragte er, »Wollen wir kurz rausgehen?« »Ja«, antwortete ich erleichtert und gab Franzi meinen inzwischen halb ausgetrunkenen Moskau Mule. Ramon ergriff meine Hand. Draußen angekommen, gingen wir zu einer kleinen Gasse direkt gegenüber dem Eingang. Wir lehnten uns entspannt an eine Hauswand. »Das war weird«, stellte er fest und konnte dabei sein Lächeln nicht verbergen. »Das war's«, stimmte ich zu und schaute dabei überall hin, nur nicht in seine Augen. Ich musste gerade Sätze herausbringen, da konnte ich mich nicht in seinem Blau verlieren. »Normalerweise mache ich sowas nicht. Sowas? Hakte er nach. Naja, so mit einem wildfremden Mann in einem Club rummachen, versuchte ich mich zu rechtfertigen. War ja das zu viel? Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht, dass du dich... Nein, es war mir nicht zu viel, unterbrach ich ihn. Es war genau richtig. Ich habe es mehr als genossen und würde es immer wieder tun. Ich spürte, wie bei diesem Satz meine Wangen glühten. So, würdest du das? Fragte Ramon grinsend. Ich nickte. Er stieß sich von der Wand ab, lehnte sich mit einer Hand dagegen und baute sich vor mir auf. Mit der anderen berührte er zärtlich meine Wange und kam näher. Unsere Körper zogen sich an wie zwei Magnete. Langsam trafen sich unsere Lippen. Ich legte meine Hände um seinen Nacken und die Welt schien in den Hintergrund zu rücken. Der einzige Anker war Ramon und sein harter Körper, der mir Halt gab. Er stieß sich von der Wand ab, lehnte sich mit einer Hand dagegen und baute sich vor mir auf. Mit der anderen berührte er zärtlich meine Wange und kam näher. Unsere Körper zogen sich an wie zwei Magnete. Langsam trafen sich unsere Lippen. Ich legte meine Hände um seinen Nacken und die Welt schien in den Hintergrund zu rücken. Der einzige Anker war Ramon und sein harter Körper, der mir Halt gab. Ich zog ihn näher an mich, falls das überhaupt möglich war. Die Küsse wurden fordernder, gieriger. Ein Stöhnen drang aus meinem Mund. Plötzlich öffnete sich die Clubtür und eine lachende Menge trat heraus. Sofort wurde mir meine Umgebung wieder bewusst. Ich rückte etwas von Ramon ab und sah ihn entschuldigend an. »Vielleicht suchen wir uns einen ruhigeren Ort?« presste ich heraus.